Das Nationale Wissenschaftlich-Technische Seminar über Schweißen und metallische Werkstoffe gab es am 22. und 23. März im Institut für Schweißen bei der Staatlichen Akademie der Wissenschaften. Der Veranstalter war der Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas. Am Seminar, das zum 40. Gründungstag des Instituts für Schweißen stattfand, beteiligten sich die Wissenschaftler, Techniker, Lehrer, Doktoranden, Studenten und Mitarbeiter auf den Arbeitsplätzen verschiedener Einheiten. Es wurden über 130 praktische Dissertationen über die wissenschaftlich-technischen Erfolge und Erfahrungen bei der Erreichung der Spitzentechnologie in den Bereichen Schweißen und metallische Werkstoffe veröffentlicht. Den Teilnehmern mit ausgezeichneten Dissertationen wurden Urkunden und entsprechende Preise verliehen.